Dass es sowas bei uns gab, das habe ich nicht gewusst. Wir haben wirklich auch in dieser Stadt nichts von 68 wahrgenommen. Zwei Frauen, keine politisch Aktiven, erzählen von 1968 in der DDR. Die eine lebte als Hausfrau in Thüringen, die andere als Lehrerin in Sachsen-Anhalt. Was sie hatten, und das dürfte den Schnitt der Bevölkerung wiedergeben, waren spärliche Informationen. Aber das war's dann auch. Ich habe auch gehört, was sich in Westdeutschland und Berlin zu der Zeit 1968 abgespielt hat. Natürlich wussten wir, was da politisch passiert ist in Prag und so, und haben uns mehr oder weniger darüber erregt. Mich persönlich hat das Jahr 61 sehr viel stärker mitgenommen. So war das in der DDR. Es gab mehrere Daten, die sich in den Biografien verankerten. Den Mauerbau 1961 oder gar 1953. Erst recht die Revolution 1989. Nun sitzen also diese beiden älteren Damen in der Evangelischen Akademie Thüringen in Neudietendorf und staunen, was es da alles gab 1968 in der DDR. Das war sozusagen meine politische Initiation. Für mich begann damit ein politischer Weg, der folgerichtig mit immer größer werdendem Engagement bis 89 führte und natürlich auch weiter. Barbara Sengewald war 1968 eigentlich erst ein Teenager. Aber Politik war in ihrer Familie in Weimar nicht wegzudenken, erzählt sie. Mit Vater und Bruder habe sie die Studentenproteste und den Flower Power in der Bundesrepublik verfolgt, am Radio. Erst recht den Prager Frühling. Als am 20. August 1968 der Warschauer Pakt mit Panzern auf dem Wenzelsplatz in Prag alle Reformbemühungen zunichte machte, wurde Barbara Sengewald panisch, sagt sie. Ist es Krieg? Das Ende vom Anfang? Als sie es erzählt, kämpft sie mit den Tränen. Ja, eine Hoffnung ist gestorben. Und da habe ihr politisches Engagement begonnen, erzählt sie heute. Gepaart mit vielen neuen Ideen. Denn auch das neue 68er Lebensgefühl machte an der innerdeutschen Grenze nicht Halt. Es war alles so eine Stimmung, auch die Musik, Bob Dylan, Stones, das war also präsent auch, ne? Ja, und meine Güte, die Kommune 1 hatte auch DDR-Jugendliche und junge Erwachsene begeistert. So erzählt es Franziska Grosser, damals Ost-Berlin. Ich lebte mit Mann und zwei Kindern in anderthalb Zimmern bei meiner Mutter. Und für mich war relativ schnell klar, dass so dieses Projekt Ehe, dass mich das nicht auf Dauer reizen könnte. Sie gründete unter der recht bescheidenen Wohnungsmarktsituation in Berlin in einer Dreiraumwohnung die Ostkommune 1. Zwei Paare, drei Kinder und drei Einzelpersonen. War eine tolle Zeit, sagt die 68-Jährige heute. Gemeinsam leben, gemeinsam Kinder erziehen, gemeinsam streiten, nicht zu vergessen die Frauensolidarität. Das sei schon etwas gewesen. Es war natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden, weil sofort der Staatssicherheit auf dem Plan stand und es war Gesprächsstoff und Leute kamen von sonst woher. Einfach, weil alle Leute oder viele junge Leute eben begierig waren, so ein Modell mal zu diskutieren. Es habe etliche solcher Wohnexperimente in der DDR gegeben, sagt Franziska Grosser. Auch wenn keines lange gehalten habe, auch ihres nicht. Zur Tagung, die die Evangelische Akademie Thüringen gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Berlin veranstaltet, erzählten Frauen aus Ost und West ihre Geschichten. Individuelle, höchst widersprüchliche Biografien. Während für Westfrauen 1968 das prägende Jahr war, so sahen es viele Ostteilnehmerinnen als einen schleichenden Prozess, der eher im Kleinen verlief. Dennoch, die Themen seien ähnlich gewesen. Zum Beispiel die Rebellion gegen die Elterngeneration, nun sogar im Doppel gegen die NS-Vergangenheit und DDR-Systemtreue. In einer Kleingruppe zeigt Petra Morave Bilder ihrer Mutter. Als strahlendes Mädchen in Uniform des Bundesdeutschen Mädchen mit Hakenkreuzfahne in der Hand. Später als feuriges Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Den Prager Frühling habe die Mutter als Konterrevolution gesehen. Da haben die sich bedroht gefühlt, nicht? Für die war sozusagen die Gesellschaft, die sie jetzt ja mit zu verantworten hatten und die sie aufgebaut haben, die wollten sie jetzt nicht hergeben. Da hat sich für sie auch etwas realisiert. 1968 war für Westfrauen die Initialzündung der Frauenbewegung. Im Osten dauerte der Weg dafür länger, sagt Ulrike Poppe, Zeitzeugin und als Studienleiterin der Evangelischen Akademie Berlin Mitveranstalterin der Tagung. Obwohl Frauen in der DDR viel eher selbstverständlich berufstätig und eher juristisch den Männern gleichgestellt waren, war der Weg zu einem emanzipierten Selbstbild viel länger. Es sei spät aber immerhin auch um frauenspezifische Themen gegangen. Gleichwohl muss ich sagen, dass die Frauenbewegung in der DDR im Wesentlichen nicht eine Bewegung war für die Gleichstellung der Frau, sondern eine Bewegung, in der sich Frauen für Frieden, für Gerechtigkeit, für einen anderen Umgang mit den Kindern in den Schulen, gegen Militarisierung und so. Also wo sich Frauen in verschiedenen Politikfeldern mit ihrer Stimme und mit ihrer Position eingebracht haben. 1968 seien Frauen in Ost, vor allem aber in West erst langsam erwacht und hätten deswegen in dieser Revolte noch eine untergeordnete Rolle gespielt, sagt Ulrike Poppe. 1989 sollte sich das ändern. Dennoch, die 68er Ideen eines freien Lebens haben Frauen in Ost und West inspiriert. Zu Menschlichkeit und Mut, so sagen es die Teilnehmerinnen, zu politischem Engagement und Revolution. Noch einmal Franziska Großer. Ich glaube auch, dass dieser Emanzipationsvirus, der in Prag entstanden ist und uns in der DDR infiziert hat, dass der weitergegangen ist und letztlich auch für 89 mit einer Rolle spielte. Ja.